Jetzt beginnt Klingding und Klingding freut sich auf 2 Stunden mit aktueller Musik in den nächsten 2 Stunden bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel und als Stream empfangbar unter www.fsk-hh.org. Was ist heute los? Was wird heute gespielt in der Klingding-Sendung? Ich habe einen Studiogast. Gott sei Dank bin ich heute nicht allein hier, sondern John Hughes ist hier, alter Freund und Kontrabassist aus Baltimore, USA, hat mehrere Bands mitbegründet. Ich zähle jetzt nur ein paar auf. Wir kommen da gleich noch dazu. Hosho, Rocket No. 9 und viele andere. Organisiert und kuratierte, was er immer noch weitermacht, diverse Konzertreihen wie Multiphonics, eine Konzertreihe für freie improvisierte Musik, Free Jazz und Performance. Die nächsten Konzerte, auf die wir dann zu sprechen kommen, sind am 18.11.2017 mit Heart of Beers und Rolf Pifnitzka im Kulturdeich Vettel 25, also am 18.11., das ist morgen übrigens. Und Kulturdeich Vettel, am besten den genauen Ort nochmal raussuchen. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und eine Woche später im Multiphonics Special Edition mit Alex Ward, Mike Gennaro, Gunnar Letto im Werkhaus Münzviertel. Kurzer Überblick. Und die letzte halbe Stunde circa der Sendung heute ein Feature über Jörg Frey. Warum? Jörg Frey ist demnächst Gast in der Präsentation Nummer 59 des Verbands für aktuelle Musik Hamburg. Im Seminarraum ist diese Präsentation, im Seminarraum im selben Gebäude, wie wir uns eben momentan befinden. FSK ist im 3. Stock, der Seminarraum ist im 4. Stock, über der Fabrik im Gängeviertel, Valentinskamp 34a, Eingang Speckstraße. Ja, ob man die Speckstraße jetzt so gleich kennt, aber das findet sich, man kommt dahin ohne große Probleme. Soweit also der Überblick und jetzt freue ich mich, dass John neben mir sitzt und wir uns gleich über seine Musikprojekte, seine Musik unterhalten können und ich mir nicht den Finger wund schreibe, indem ich irgendwo im Internet suche und suche und was finde ich denn da? Nein, er ist hier. Hallo, John. Guten Abend, Heine. Hallo, hallo. Schön, dich wieder zu sehen. Genau. Wir hatten uns ja gerade schon ein bisschen auf dem Weg hierher schon fast so weit unterhalten, dass wir den Beginn der Sendung verpasst hätten. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht so ganz schlimm da in den Hintergrund gekommen. Okay, John, du hast einiges vor in der nächsten 10 Tagen. Vielleicht schilderst du noch mal ein bisschen genauer, was ich so kurz scherenschnittartig vorn weggenommen habe. Das morgige Konzert zum Beispiel. Das morgige Konzert, wie du schon gesagt hast, findet sich auf dem Vettel statt. Und zwar in der Kulturdeich Vettel an der Vetteler Bogen. Und wie du auch gesagt hast, am besten, wenn man da hingehen will, sucht man das ins Netz raus unter Kulturdeich Vettel. Die Veranstaltung selber nennt sich Sonopol Nummer 5. Und das ist ein Konzertabend, aber gleichzeitig auch eine Klanginstallation, soweit ich verstanden habe, von einem Künstler namens Sascha Brosama. Und seine Installation nennt sich The Polyphony of Colonial Ports. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da spielt eine französische Trio von Ed Williams, ein Cellist, Vincent Lajoux, ist eigentlich der Cellospieler, Ed Williams, Gitarrist, Vincent Lajoux, der Cellist, und François Wong, ein Saxophonist, namens Herd of Bears, in der zweiten Set. Und in der ersten Set werde ich ein Kontrabass-Solo-Set spielen. In der dritten Set spielen wir zu viert. Leider schafft der Rolf Pifnitzka es nicht, zum Konzert zu kommen morgen Abend. Mhm. Und wir können uns kurz einen kurzen Ausschnitt vom Herd of Bears anhören. Das ist ungefähr 3,5 Minuten lang. Ja, wir sind da noch gerade so ein bisschen am Rausprobieren, wie das jetzt hörbar macht, aber das kriegt man, keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Tap, ja. Tap. Übrigens. Ach so, das laufen 2 Sachen gleichzeitig, jetzt habe ich es geschnallt, sorry. Bisschen Collage. Genau, Collage. Jetzt endlich. Sorry. Ja, soweit Heart of the Beers. Herd of Bears. Okay, Herd of Bears. I train. The whole life is train. Und du hattest vorher gesprochen über Sascha Broussard. Sascha Broussard, also der hat die Installation macht. Das ist der Künstler, der die Installation macht. Und ich habe den Ankündigungstext von der Underdog Gallery. Also da findet die Installation statt von dem Sascha Broussard. Und der Ankündigungstext kann ich ja mal kurz vorlesen, damit alle wissen, warum ich mir dann Gedanken gemacht habe. Sascha Broussards neueste Arbeiten, The Polyphony of the Colonial Ports, bringt den Moment und die Klänge einer kulturellen Revolution zum Leben. Punkt. Zwischen der Entwicklung der elektrischen Aufnahme im Jahr 1925 und dem Beginn der Weltwirtschaftskrise in den frühen 30er Jahren entwickelte sich die Klanglandschaft der modernen Zeit in einer Reihe von obskuren Aufnahmen, als Hunderte von unbekannten Musikern improvisierte Studios betraten, um Melodien und Rhythmen auf urbanen Straßen und Tanzhallen zu spielen. Die musikalischen Stile und Idiome, die auf Shellac-Platten eingraviert wurden, halten auf der ganzen Welt wider. Sie lösten den ersten großen Kampf gegen populäre Musik aus und wurden zum Soundtrack der Entkolonialisierung. Und diesen letzten Satz, da habe ich irgendwie lange drüber nachgedacht und hatte mir dann Anfang der Woche vorgenommen, den Sascha Broussard, der wird es ja irgendwo im Internet geben und der war doch schon mal aktiv und kann ich dem eine Mail schreiben, wo er das eigentlich mir ein bisschen erklärt. Also inwiefern diese Aufnahmen, so wie ich den Text richtig verstehe, es gab Aufnahme von Hunderten von unbekannten Musikern, die improvisierte Studios betraten und dann Melodien und Rhythmen deren Melodien und Rhythmen dann auf der Straße und in Tanzhallen gespielt wurden. Und dass damit der erste große Kampf gegen populäre Musik ausgelöst wurde, das begreife ich ehrlich gesagt nicht. Also ich nicht, aber ich bin gespannt. Ich meine, das kann man auf jeden Fall ein bisschen nah dran kommen, morgen Abend. Und ich weiß nicht allerdings, ob dies eine Ausstellung ist, das über einen langen Zeitraum gibt. Nee, ich glaube nicht. Also soweit ich es kenne. Ja. Also es gibt, geht, glaube ich, schon länger, aber ich war bei Blood Edges also im Juni da. Und ja gut, ich bin da jetzt nicht öfters hingegangen. Insofern kann ich es eigentlich gar nicht beantworten. Ich war halt bei der Eröffnung da mit dem Konzert und ich weiß nicht, ob die Räume da öfters auf sind. Vielleicht, wenn da noch mehr Konzerte oder für angemeldete Besuche. Aber auf jeden Fall fand ich es eine interessante, einmal von der Location fand ich es irgendwie speziell. Und ich fand die Arbeit, die da gezeigt wurde, mir fällt leider der Name jetzt nicht mehr ein von dem Künstler, fand ich sehr interessant. Also hat empfehlenswert, dahin zu fahren, auf jeden Fall. Ja, Kulturdeichviertel ist auf jeden Fall ein sehr spannender Ort. Ja. Da haben wir auch diese Reihe angefangen, diese Multiphonics-Konzertreihe. Und das war 2014. Das war nicht geplant, dass das unbedingt ein Konzertreihe sich wandeln sollten. Es war eher, dass wir vorgenommen habe, der Rolf Pifnitzke, der leider nicht mit dabei ist morgen, der Saxophonist. Ich spiele mit Rolf seit Jahren, wirklich seit mehr als 10 Jahren zusammen. Und da hat diese Lokation gefunden und wir haben das ein bisschen zusammen geplant, da zu konzertieren. Und daraus ist diese Multiphonics-Reihe wirklich zustande gekommen. Und in 2014 hatten wir mit unserem Band das erste Konzert gegeben. Diese Band ist genannt Pio Hupo. Das ist eine Zusammensetzung von unser Familiennamen, von den 4 Mitglieder: Rolf Pifnitzke, Jörg Hochapfel, John Hughes und Chad Poppel. Und in 2014 hatten wir auch eine CD-Veröffentlichung auf das Hamburg-Label Bubeck. Und das CD nennt sich Fomp. Und ich habe einen Track mit dabei, das nicht sich auf dem CD geschafft hat, das ich gerne vorspielen werde. Das hat keinen Titel, weil ein Lied Titel zu finden in freier Musik ist nicht immer das Einfachste. Ja, das stimmt. Und man freut sich, wenn man das nicht unbedingt machen muss. Also, wir können da kurz ein bisschen reinhören. Vielleicht. Okay. Ja? Okay. Bitte. Thank you. Vielleicht noch mal kurz die Besetzung oder wie die Musiker, die wir gerade gehört haben. Ja, am Ende hat man der gute Ralph Piffnitzke gehört am Gesang und Saxophon der ganze Zeit fast, außer der Moment ohne Saxophon. ich selber, John Hughes am Kontrabass mit dabei, Jörg Hochapfel an Klavier, und bei der Aufnahme hat er auch ein schönes Synthesizer gespielt. Und Chad Poppel am Schlagzeug und diverse Percussion-Instrumenten. Auf Metallophon hat er gespielt, ich glaube, an dem Aufnahme, was wir eben gehört haben. Was leider nicht auf unserer CD findet. Allerdings, die CD ist auch ganz toll. Ich habe keinen festen Hardcopy mein selber, aber das gibt's noch bei Bubeck zu erhalten. Diese FOMP kann man auch über deren Website finden. Also FOMP mit V oder mit F? Oder F-O-U-M-P. Okay. Und mit Jörg und Chad, also mit Chad besonders, verbindet dich ja auch schon eine lange musikalische, persönliche wohl auch Freundschaft, soweit ich das Chad, ja, genau, Chad und ich, wir kennen uns seit recht lange, wir sind beide zufälligerweise fast in genau dasselbe Zeitraum für 19 Jahre nach Hamburg gezogen, von zwei verschiedenen Städten aus den USA, und haben uns bei dir kennengelernt. Bei mir? Bei dir zu Hause. Echt? Okay. Hast du das uns zusammengebracht. Wusste ich gar nicht. Okay. Für fast ziemlich genau 19 Jahren ist das hier in der Rodensmarkt. Ach so, ja, okay. Also das war dann 98. Genau. 98, okay. Okay, aber du warst schon Musiker, du warst ja Musiker, und Chad kam, glaube ich, oder kommt oder ist auch mehr so in einer weniger im Jazz, oder ist das so eine Projektion von Chad mir? Chad ist hat ja mehr mit so Indie oder Punkrock oder Chad ist sagen? Einfach ein wahnsinniger Musiker. Der spielt alles. Der spielt wirklich alle Percussion-Instrumente fest, und der ist wirklich, der hat ein wahnsinniges Verständnis von indischer Musik. Er hat auch in Indien gelebt und diese Tabla-Musik studiert seit sehr lange. Der hat Schlagzeug angefangen, ich glaube mit 6 Jahren oder zu spielen. So, der spielt wirklich sein ganzes Leben und sehr leidenschaftlich dabei, und spielt das nie fest ausschließlich nur, worauf der Bock hat, und nicht für Jobs irgendwie. Und sehr, sehr ausgewählt, was der macht. Der ist jetzt gerade auf Tournee mit Power Dove. Das ist eine Trio von einer Liedermacherin, Annie Lewandowski. Sie hat eine andere Besetzung gehabt in die Staaten mit einem Gitarrist, ich glaube, und einem Schlagzeuger. Ich weiß nicht ganz genau, kann ich nicht sagen, aber jetzt hat sie eine seit wahrscheinlich 2-3 Jahren diese Band zusammen mit Chad und Thomas Bonfolet, wo die spielen. Wir können gerne einen Track davon hören, habe ich auch deren ganz neuen CD mit dabei. Die sind, ich glaube, heute Abend in Paris. Okay. Wenn man sich beeilt, dann nee. nee, wir hören mal einfach ein Track von dieser CD, finde ich ganz schön, Nummer 4. Titel heißt Abraham. And the name of this band is Power Dove. This Platte nennt sich War Shapes. That's Power Dove with from the neue CD from Power Dove, War Shapes, the track Ibrahim. Ja, mit Chad auf jeden Fall eine lange Freundschaft und ihr habt auch, ja, ich glaube auch dieses Projekt da gegründet, worüber wir jetzt eigentlich sprechen wollten, Multiphonics, oder ist es? Nee, eigentlich nicht? Chad ist dazugekommen. Ach so, der okay. Der hat erst haben wir das wirklich ohne ihn angefangen. Das habe ich mit Rolf Pifnitzka angefangen, mit Dirk Achim Donau und mit Björn Lucker. Und dann in 2015 war das so, dass wir die Zukunft, das Konzertieren beim Kulturdeich war uns ein bisschen unsicher. Und wir brauchten eine neue Lokation für die Reihe. Und dann sind wir, wir konnten uns nicht ganz gut einigen. Und dann sind wir allerdings auf mehrere Lokationen gestoßen. Erstens war der MS Stubnitz. Und gleichzeitig beim Konzerte, wo das Wetter nicht in die etwas kalteren Monaten, haben wir uns entschlossen, das in die Werkhaus Mundsviertel umzulegen. Und erst in 2016 ist Chad dazu gekommen und hat wirklich die Hauptrolle für mich übernommen für dieses Jahr 2016. Und in dem Jahr in der Werkhaus Mundsviertel hat er mit Ernie zwei Solos gespielt. Und haben wir, das war eher eine improvisierte Musikabend. Und die hatten schon der hat schon angefangen, ihre Musik zu lernen, ja, und einzustudieren. Die Lieder, was sie schreibt, sind sehr, sehr Besonderes natürlich, was man hört. Ja. Und er hat sehr ein ganz anderer Input zu der Reihe gebracht, was ich ganz toll fand. Und jetzt haben wir da, jetzt machen wir der Reihe weiter in 2017 und dann machen wir erstmal Pause. Ja. Mhm. Weil wir sind alle sehr beschäftigt mit anderen Sachen und wollen mal gucken, was wir sonst aus der Reihe machen können, wenn wir ein bisschen mehr Zeit und Energie dafür haben. Aber wir haben sehr, sehr, sehr viele Konzerte gegeben und mit sehr spannende Gäste. Da habe ich ein paar Beispiele mit dabei. Allerdings haben wir noch ein Konzert, das auf uns zukommt nächsten Wochenende. Das ist auch ein Konzert, das nicht ursprünglich geplant für diese Saison war. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei Chad. No problem. Wir haben diese Band mit Jörg und Chad und Rolf gehört, Pio Hooper. Wir haben innerhalb dieser Band mehrere Bands. Und eine davon spielt auch in der Next. Das ist namens Hosho. Und das ist der Band ohne Rolf sozusagen mit Jörg Hochapfel am Klavier. Chad Popo an Schlagzeug und ich am Kontrabass und wir spielen improvisierte Musik, aber auch hauptsächlich Stücke, die ich selber komponiert habe und die versuche ich so zu schreiben, dass die ein bisschen unfertig sind und dass die Input von meinen Mitspielern die ergänzen und hoffentlich immer wieder anderes wert und das gelingt manchmal. Wir waren neulich im Studio und hier habe ich dir einen Track mitgebracht mit der Titel The Dregs. Slow. Das war eine Titel The Dregs from Hosho. Jörg Hochapfel, Chad Popel und ich, John Hughes, am Kontrabass. Und wir spielen 11. Dezember, Montag, in Hafenbahnhof. Ah, okay. In Rahmen des Jazzreihe Jazzraum Hafenbahnhof vom Eva. Vielleicht sagen wir noch, wo der Hafenbahnhof ist. Große Elbstraße, ich weiß nicht. Große Elbstraße. Nummer im Kopf nicht so. Nummer habe ich auch leider nicht mit dabei. Aber das ist so das Höhe, also praktisch. Eltener Balkon, die Straße runter und dann ist das direkt an die Ecke da. Und das geht um 21.30 Uhr, glaube ich. 30 geht die Musik pünktlich los. Ja, der Einlass ist erst um 9 oder 8:30. Kann man ein bisschen früher hinkommen, aber vor 8 sollte man wahrscheinlich das nicht machen. Nee. Vielleicht kommst du gar nicht rein. Nee, wahrscheinlich also ab irgendwelche Zeit. Aber Eva mag es gerne erst ein bisschen später. Also okay. Und ich finde das auch ganz nett für die Leute, die lange arbeiten mussten. Naja, du machst ja eigentlich ziemlich viele Reihen. Können wir jetzt alle aufzählen? Also so, was ich... Reihen, sagen wir Jazz in the Great. Ja, das ist nicht wirklich eine Reihe mehr für mich. Nee. Ach so, aber du veranstaltest es öfters oder hast damit zu tun? Nee, ich spiele sehr selten. Früher habe ich das habe ich mit Chad wirklich zu zweit angefangen. Okay. Wir haben das, ich kann dir leider nicht sagen genau wann, aber einen Sommer haben wir haben diese wunderbare Biergarten da und wir haben uns entschlossen, so Akustik-Jazz-Konzerte zu geben in diese Garten. Und da haben wir jeden Donnerstag, ich glaube, durch Juni und Juli gespielt. Und die Polizei sind ein paar Mal gekommen, die waren allerdings recht höflich. Wir mussten trotzdem nach in die Konzerte verlegen, ab irgendwelche, ich glaube ab September oder irgendwas, oder ab August schon. Und dann hatten wir das einmal im Monat gemacht. Okay. Und dann jetzt mittlerweile ist da jeden Donnerstag eine Konzertveranstaltung. Da haben wir allerdings selber nichts mit zu tun. Ach so, okay. Ja. Wir spielen da aber ab und zu und ich spiele da sogar auch in Dezember. Im Dezember spielst du? Um 21. mit Chad und der Saxophonist Bernd Reinke und der Trompete Jan Gospodino. Und spielt er Monk-Stücke oder wisst ihr das schon? Oder? Unterschiedlich. Okay. Wir machen so einen ziemlich ausgewählten Programm für jeden Konzert und da spielen wir manchmal Musik von Eric Dolphy oder Ornette Coleman, Thelonious Monk, manchmal Standards, manchmal eigenen Sachen. Aber das kann ich dir noch nicht sagen. Nein, muss ich. An dem Abend auf jeden Fall. Ist ja so als Vorstellung, als Horizont, als Erwartungshorizont für das Publikum gedacht. Was kann das Publikum oder die Zuhörerinnen da erwarten, wenn sie da hingehen? Wo ist Jazz in der Grete nochmal? Der Grete ist an der Margaretenstraße, deep in Eimsbusch. Okay. Und Margaretenstraße 33, das nennt sich auch Kulturverein Schanzenviertel. Okay. E.V. Okay. Und genau, das ist der Konzert geht ziemlich genau kurz nach 8 los und muss kurz nach 10 zu Ende sein. Man sollte wissen allerdings, dass das eine Raucherkneipe ist. Ja. Okay. Wobei die Hafenbahnhof später geraucht wird, während das Konzert nicht, direkt nach dem Konzert wahrscheinlich auch nichts, aber dann später, als wenn man doch ein bisschen länger bleibt, dann vielleicht, ja. Wobei in der Greta ist das wirklich, mancher Abend ist es ein bisschen verraucht. Aber es ist nett trotzdem. Es ist ein total stimmiger Ort. Ja. Gut, also die Raucher können sich auch mal blicken lassen. Und sie müssen sich nicht verstellen, das ist ja auch mal gar nicht so schlecht für die Raucher. Und die anderen können ja vielleicht das mal aushalten, den Geruch mit nach Hause nehmen. Oder auch nicht. Gut, wir führen vielleicht noch weitere Tracks. Du hast wir sind ein bisschen abgekommen von den Multiphonics oder wir kommen immer wieder darauf hin und das ist ich habe angefangen zu erzählen, dass wir die Reihe erstmal einschläfern lassen und vielleicht nächstes Jahr nur sehr sporadisch konzertieren unter der Namen, wenn überhaupt. Wir haben allerdings ein Konzert, das nicht ursprünglich geplant war für diese Saison 2017. Daher nennen wir das Multiphonic Special Edition. Und das findet statt am Samstag, 25. So in einer Woche. Morgen in einer Woche, morgen, genau. Mm-hmm. In der Werkhaus Munzviertel, das ist die Rosenallee 11 in die Munzviertel. Und Einlass um 20 Uhr, Konzertbeginn 21 Uhr. Da kommt ein Duo mit einem Schlagzeuger aus Kanada, Mike Gennaro, und ein Gitarrist, Klarinettist aus England, Alex Ward. Und die spielen deren Duo, die haben gerade ein CD gemacht. Und ich spiele selber an dem Abend auch mit im Duo mit der Electric Bassist, Elektroniker Gunnar Lettau. Und wir kennen uns gerne erstmal vom Duo mit Gunnar, was Einhorn vielleicht. Das ist von einer Konzertaufnahme von seiner Reihe Frequenzgänge. Wann war das? Oh, das war ziemlich lange hier. Oder nee, das war dieses Jahr. Wir haben im April, am 7. April gespielt. Okay, wollen wir reinhören? Ja, können wir da reinhören. Thank you. Thank you. Das war gerade der Duo, oder besser gesagt zwei Duos hintereinander, hat man gehört. Beide spielen im Werkhaus Mundsviertel am 25. gerade eben. Alex Ward an Klarinette und Mike Gennaro am Schlagzeug. Und kurz direkt davor war ein Duo von Gunnar Lettau, Electronic Bass, Electronic, der spielt der Bass nicht gewöhnlich, sondern auf dem Tisch und mit viel Effekte und Präparationen und schafft ein ganz anderes Klangbild von diesem Instrument. Und ich kann irgendwie mich sehr gut damit finden, meine ganz andere Klänge, was ich in Anführungsstrichen normale musikalische Situationen nicht machen kann. Okay, aber es gibt ja noch andere Aufnahmen, vielleicht hören wir die auch noch, wo das auch so sozusagen, wo du dich mehr so in den Soundbereich reinbewegst oder auch Präparationen mehr spielst, als jetzt die wir gehört, zum Beispiel, kommen wir gleich nochmal dazu, wir wollen nicht alles verraten. Auf jeden Fall, okay, es sind einige Konzerte und das ist dann die letzte Multiphonics dieses Jahr? Das ist die letzte Multiphonics dieses Jahr, genau, 25. Ja. Samstag, morgen eine Woche. Nochmal den Ort, Mundsviertel. Mundsviertel, Werkhaus Mundsviertel. Rosenallee 11 im zweiten Stock, das ist so ein bisschen für Leute, die zum ersten Mal kommen, vielleicht gar nicht so einfach zu finden, aber die Rosenallee ist also ganz zentral, Mundsviertel, das kennt ja jeder hinter Deichtorhallen und hinter Kunstverein und da auf der anderen Seite bei der Spitaler Straße. Und wie kommt man am besten hin? Über den Bahnhof, glaube ich, ne? Mit der Bahn. Ja, Hauptbahnhof aufsteigen, zum Zentralbibliothek laufen. Und dann die Straße links runter, dann ist man auf dem Mundsplatz und dann gleich rechts und dann links ist der Rosenallee. Ja, klar. In Zeiten von was weiß ich, was Maps, ist es ja kein Problem, das zu finden. Genau. Schätze ich mal. Okay, gut, ja, super. Und du hast, glaube ich, noch andere Aufnahmen, ne? von den ich Konzerten. Andere Aufnahmen vom Konzerte. Ich könnte noch, vielleicht erwähne ich noch eine andere Band, das spielt, bevor wir zurück auf die Multiphonics-Reihe kommen, oder wir springen nochmal zu einer ganz anderen Welt und einer ganz anderen Band, das hier in Hamburg gibt seit 3 oder 4 Jahren, ist andere Piano-Trio zusammen mit Björn Lucker am Schlagzeug und Matthäus Wanitzki am Klavier. Wir spielen die Musik von Thelonious Monk und diesem Jahr machen wir das mit Gästen. Und ich habe ein paar Aufnahmen mit dabei von meinem Konzert, wo wir neulich gespielt haben in the Birdland mit als Gast mit dabei. Rudy Mahal am Bassklarinette. Und mit derselben Besetzung spielen wir mit Rudy nochmal in der Metropolis Kino. Wow, okay. Am 20. Dezember. Wir werden die Dokumentation zeigen: Straight No Chaser von Clint Eastwood über Thelonious Monk. Und dann spielen wir ein Set Musik von Monks Musik mit Rudy zusammen. Und ich freue mich sehr, weil der ist einfach eine wahnsinnig inspirierte Spieler. Und wir hören jetzt eine Nummer namens Epistrophe.